Guten Tag und hallo. Hier sind wir wieder beim deutschsprachigen Programm auf dem Radiosender der Studenten der Universität von North Colorado. In der nächsten halben Stunde hört ihr ein Nachrichtenprogramm in der deutschen Sprache. Wir behandeln Themen wie zum Beispiel deutsche Politik, internationale Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin der Chris. So, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir sollen die Schuld von unseren eigenen Fehlern nicht aneinander geben. Das Lied Marilyn von der Band Terrorgruppe macht eine sarkastische Andeutung, die zu den Christen und die Politiker gehört, dass die Musiker nicht für Gewalt in den Schulen verantwortlich sind und dass man Musik nicht zensieren soll. So hör mal zu, Leute, und ich hoffe, dass es eine angenehme musikalische Erfahrung sein werde. Hau rein! Ich heiße Akku. Ich habe ein Lied von Freundeskreis ausgewählt. Freundeskreis kommt aus Stuttgart. Sie haben in 99 ein Album herausgebracht, die heißt Esperanto. Ich weiß nicht, warum ich diesen Lied gewählt habe, aber es gefällt mir sehr. Eigentlich der ganze CD gefällt mir sehr. Wegen die angenehmen, hübschen, melodischen Gitarren, die einen Einfluss von spanischer Musik haben. Ich hoffe, es gefällt euch allen. Das Lied heißt Mit dir. Es ist ein romantisches Stück von Maximilian. Yeah.

Hey Soundboy, this is Rodney to FM. Up next with Yalla Yalla, direct in the dance hall. I'm wrestling Senoritas aufgepasst. Dieser Kingston Rhythm kommt direkt aus California. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif. Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß. Ihr fliegt mit in die Dance hall, weil zusammen gehen wir steil. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif. Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß. Ihr fliegt mit in die Dance hall, weil zusammen gehen wir steil. Ein Flaschenfänger, Schenkelsender, Felsbekenner, Backsverbrenner, Einzelkämpfer, Silbenkleppner, live am Z-Komplex, die Dinger, Riesenbanger, fliegen länger, was denn bitte wir für Spinner, ballern so präzise Killer, Yalla Yalla, City Slicker, Kipplitz und Abis wie Butter, dieser Song kommt irisch Zucker, reformiert wie Martin Luther, rotet wie ein Helikopter, infiziert dein Kopf, du Opfer, explodiert dein Szene, Dogma, inhalier und mach dich locker, dieser Tune schickt dich vom Hocker. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif, Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß, ihr fliegt mit in die Dancehall, weil zusammen gehen wir steil. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif. Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß. Ihr fliegt mit in die Dancehall, weil zusammen gehen wir steil. Sprengkraft, die dein Engpass in einen wahren Rausch gelenkt hat. Viele Sounds vom Hits verplempert, bei denen du deinen Arsch verrenkt hast. Voll verdrängt hast, dass die Wack waren, trotzdem schenkt hast. Wenn's geschenkt war, schnell vom Bord gehst, weil sie kennt dann Cowboys Hang Up, ja man kennt das. Jeder fängt an sich zu ändern, um den Vibe im Trend zu schlängern. Viele Blender schieben Hänger, weil sie niemals straight und echt waren. Wir versenken diesen Ärger einfach weiter, unser Ding von jedem Club im Land vereinnahmt. Frag alle, die live dabei waren. Jeder sagt, der Obergeil, man hört immer das neue Teil an. Yalla Yalla, schock dir Styles rein, als gibt's keinen Tag danach. Sex mit Tiefgang, Flow mit Punch, gib dir wieder Glauben an. Gute Mucke mit Verstand, womit du wieder down sein kannst. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif. Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß. Ihr fliegt mit in die Dancehall, weil zusammen gehen wir steil. Jetzt platzt die Bombe, denn die Zeit ist reif. Yalla Yalla, rufe mit dem heißen Scheiß. Ihr fliegt mit in die Dancehall, weil zusammen gehen wir steil. Dieses Lied ist von Sohne Mannheims. Die sind in einer Gruppe aus, vielleicht hast du es geschätzt, Mannheim. Das Album heißt Power of the Sound und das Lied heißt Wenn ein Lied. Ich hoffe, dass ihr es genießt. Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit, sieh wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich wie die Nacht über die Welt. Schlaggefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst.